Cacciofero brachte auch Menschen um. Laut der Behörden befahl er im Laufe seiner Karriere mindestens 100 Morde. Er ist dreist, brutal und ruft offen zu Zerstörung auf, heißt es in einem Polizeibericht. Seine Akte bei der Polizei von Palermo umfasste eine große Bandbreite an Verbrechen. Brandstiftung, Mord, Erpressung, Entführung, Frevel und Bandentum. Sein Ehrgeiz kannte keine Grenzen. Die zweite große Macht in Sizilien war damals die katholische Kirche. Cacciofero neidete den Priestern deren Einfluss auf ihre Schäfchen, weshalb er die Frauen seiner Gegend überredete, nicht mehr an der heiligen Kommunion teilzunehmen oder zu beichten. Petrosinos italienischer Biograf fand zu Recht, das sei für die tiefkatholische sizilianische Provinz geradezu unglaublich gewesen. Der über die Decks der Duca di Genova spazierende Petrosino hatte vermutlich seit Jahren keinen Gedanken mehr an Cacciofero verschwendet. Er hatte zahlreiche andere Namen und Gesichter im Kopf. Obendrein wurde er auf halber Strecke auch noch seekrank und litt in der Kabine vor sich hin. Als es ihm besser ging, hob sich auch seine Laune. Mitverantwortlich dafür war, trotz seiner eigentlich geheimen Mission, dass ihn der Chef-Steward erkannte. »Ich kenne Sie«, sagte der Mann zum Detective, »aus der Zeitung. Aber keine Sorge, ich verrate Sie nicht.« Statt zu erschrecken, fühlte Petrosino sich offenbar geschmeichelt. Er unterhielt sich mit dem Steward und verriet ihm sogar, dass er in wichtigem Auftrag nach Italien unterwegs war. Immerhin, worum es dabei ging, behielt er jedoch für sich. Weitere Schnitzer folgten. Entweder hatte Petrosino seinen Decknamen vergessen, oder er hatte sich spontan einen neuen ausgedacht. Jedenfalls stellte er sich den Mitreisenden als Guglielmo Simone vor, ein anderer Name als der, mit dem er die Reise angetreten hatte. Als ein Passagier aus dem Zwischendeck sich wiederholt in die zweite Klasse schlich und die Passagiere dort belästigte, überließ Petrosino ihn nicht der Besatzung, sondern nahm ihn für ein paar, vermutlich unheilschwangere Worte beiseite. Der Mann wiederholte sein Vergehen nicht mehr, doch Petrosinos Einschreiten dürfte sicher Aufmerksamkeit auf ihn gezogen haben. Warum verbarg Petrosino seine Identität nicht sorgsamer? Warum achtete er nicht besser darauf, die schützende Anonymität zu wahren? Und warum hatte ihm das NYPD keinen zweiten Detective zur Seite gestellt, der auf ihn aufpasste? Vielleicht findet sich die Antwort im späteren Gespräch mit einem Mitreisenden, dem gegenüber Petrosino erwähnte, er reise nach Sizilien, ebenfalls ein Schnitzer, zumal das Schiff nach Genua unterwegs war. »Schauen Sie da unten bloß nicht die Frauen an«, witzelte der Mann, »sonst bringt man sie noch um.« Da loderte Petrosinos Stolz auf. »Ich habe von niemandem Angst«, rief er aus. Petrosino hatte sich jahrelang darauf verlassen, dass er als unverwundbar galt. Jetzt Angst einzugestehen hieße, diesen Schutz aufzugeben. Außerdem war er stolz. Mit den Worten eines jungen Einwanderers auf die Frage, weshalb er Geld für Kleidung statt für Essen ausgegeben habe, »Du kennst doch die Italiener. Die Ehre geht vor, auch wenn man dafür hungern muss.«